Als Hohepriesterin der heiligen Stätten der Heiden bewachte die schwarze Göttin den Zugang zur Anderwelt. Schwester, Priesterin, weise Frau und Königin der Nacht. Aber man nennt mich oft nur noch die große Göttin des bösen Geistes. Es wird behauptet, dass ich die Macht von den dunklen Kreaturen bekam, um die Menschen mit meinen Worten der Unwahrheit zu vergiften und die Welt zu verändern. Die Welt hat sich selbst verändert. Wahrheit hat viele Gesichter. Morgane Le Fay sagt euch die Wahrheit. Morgane Le Fay. Ich bin die Königin der Nacht. Morgane Le Fay.